der Weg zurück ins Heimatland, so weit, so weit. Doch wo die Sterne stehen am Waldesrand, blüht die neue Zeit gerettet. Jeder wahre Männer, der ist ein Ding, sich an dir. Ja, weit ist der Weg zurück ins Heimatland. Heimat!